Die Stadt Arras war nach diesen Vorfällen in großer Aufregung. Keiner hatte geahnt, dass dergleichen Unerhörtes plötzlich geschehen könne. Die Schöffen und die Bürgerschaft sandten denn auch gleich ehrbare Männer an den Herzog, um die Beschwerden vorzutragen. Der Bischof von Baruth hatte am folgenden Tage die vornehmsten Geistlichen zu einer Synode berufen. Er forderte sie auf, ihm ihre Meinung zu den Ereignissen frei und unverhohlen mitzuteilen. Der Dechan schwieg, aber Melchior machte ihn auf das Törichte der Anklagen aufmerksam und er wünschte, dass man diese Frauen als Kranke behandle und sie freigebe. Die kleine Gestalt des Bischofs erhob sich im heftigen Zorn. »Als ich im Jahre 1450 in Rom war«, begann er mit erregter Stimme, »hatte ich Gelegenheit, mich bei den gelehrtesten Kirchenmännern zu unterrichten. Schon damals hörte ich, dass es die unerlaubten Künste und das Bündnis mit dem Satan zu allen Zeiten gab und dass die Kirche dagegen kämpfen muss. Es ist Unglaube, zu sagen, diese Abscheulichkeiten seien nur Erzeugnisse einer kranken Einbildung. Jeder, der dies dreist behauptet, macht sich selber der Zauberei verdächtig. Deshalb wird, soweit ich wirken und helfen kann, keine von diesen Angeklagten anders als auf dem Wege des Scheiterhaufens zur Buße gelangen.« Alle erschraken. Der Dechant fragte endlich, »Auch die alte Gertrud?« »Wie anders«, erwiderte der Bischof, »sie hat sich freiwillig selbst angegeben, nicht minder jene Armgard und die anderen Weiber. Und freiwillig oder auf der Folter muss sie noch andere Mitschuldige anzeigen, damit unsere Stadt und die Gegend endlich gesäubert werden kann.« Betroffen gingen die Geistlichen auseinander. Die Einrede hatte nichts gefruchtet. Der Dechant blieb zurück. Im Vertrauen auf sein früheres Verhältnis mit dem Bischof wollte er ihm deutlich machen, wie viel er wage, wie vielleicht der Herzog, ja der Papst selbst, diese Strenge nicht billigen möchten. »Schweigt«, rief der Bischof im höchsten Zorne. »Es fehlt nur um wenige Zoll, so steht ihr selbst unter den Ketzern. Weiß ich nicht, wie vertraut ihr mit der verruchten Hexe Denizel umgegangen seid? Eure Zweifelsucht und eure Lust am Witz sind schon die Vorschwelle zu Zauberei und Gottesverleugnung.« »Wie könnt ihr«, sagte der Dechant, »meinen Umgang mit einer Frau, die Ritter und Kaufleute besuchen?« »Schweigt«, rief der Bischof abermals, »oder ihr sitzt gefesselt im Gefängnis.« Darauf verließen sie den Palast, um sich nach dem Gebäude der Inquisition zu begeben. Auf der Straße hatte sich das Volk zusammengerottet und man bemerkte erst die kleine Figur des Bischofs nicht. Viele schalten, andere spotteten. Zwei gemeine Dirnen sagten zu einem Soldaten, »Freund, habt ihr auch schon die dummen Geschichten gehört?« Und die andere rief, »Hexen, das ist doch mal was Neues. Unser Bischof sorgt dafür, dass wir Spaß haben, der einfältige kleine Knirps.« Der Bischof stand hinter ihnen. Er winkte den Häschern und rief, »Nehmt diese beiden Dirnen fest, legt sie in Ketten. Sie sind Hexen. Der Scheiterhaufen wartet ihrer.« »Wir Hexen?« schrien diese mit Entsetzen. »Woher? Warum?« Die Häscher ergriffen sie gewaltsam. Sie kreischten, riefen um Hilfe, und das Getümmel ward so groß, der Andrang der Neugierigen so stark, dass der Bischof verhindert wurde, seinen Weg fortzusetzen. Ein ehrbarer Mann näherte sich jetzt, der in der Stadt ein großes Ansehen genoss. Er war Schöffe und hatte das Recht, sich um die Ursache des Tumultes zu erkundigen. Als er vernahm, dass der Bischof mit dem Scheiterhaufen gedroht hatte, machte er sich Platz bis zu dem kleinen Manne, begrüßte ihn höflich und sagte dann, »Diese Dirnen hier, die sich ungebührlich gegen euch betragen haben, sollen alsbald aus der Stadt gewiesen werden. Habt daher die Güte, sie einstweilen freizulassen.« »Herr Taquet«, erwiderte der Bischof trotzig, »wer gibt euch das Recht, euch in meine Amtsgeschäfte zu drängen? Diese jungen Hexen sind der Inquisition verfallen und müssen von dieser und mir gerichtet werden.« Taquet erwiderte mit scharfem Tone, »Ich zweifle, Herr Bischof, dass das geistliche Gericht also willkürlich verfahren darf. Ihr werdet vorerst diese beiden Dirnen, bis sie verhört sind, der Obrigkeit der Stadt übergeben und hier nicht Kläger und Richter in einer Person spielen.« Da das Volk diese Rede des Schöffen vernahm, der von allen hoch geachtet wurde, so erhob sich von neuem ein Geschrei, Steine flogen, man machte die Dirnen von den Häschern frei, und diese bemühten sich, fliehend das Gewühl der Menschen zu durchbrechen. Da erhob sich der Bischof auf die Schwelle eines Hauses und rief in höchstem Zorne: »Wer sich an den Häschern vergreift, ist im Bann der Kirche, und ein solcher, wenn er nicht augenblicks vom bösen Werke absteht, sei verflucht!« Alles war still geworden. Die Häscher kehrten zurück und bemächtigten sich der Dirnen von Neuem. »Zugleich befehle ich«, fuhr der Bischof mit erhobener Stimme fort, »dass die Häscher diesen argen Ketzer und Hexenmeister greifen, diesen verruchten Johann Taquet, der hier einen Aufruhr hat erregen wollen. Die Hexe Elsbeth hat auch ihn als einen Mitgenossen ihres satanischen Bundes freiwillig angegeben.« Alle standen stumm und blass. »Ihr Bürger und ihr übrigen wackern Leute hier«, rief Taquet ganz außer sich, »könnt ihr es dulden, dass ein Mann, den ihr als unbescholten alle kennt, von einem Wahnsinnigen misshandelt wird? Dass auf die Anklage einer verrückten Bettlerin, die von meinen Wohltaten gelebt hat, ich für einen Verbündeten des Satans gelten soll?« Er blickte umher, aber alle waren scheu von ihm zurückgewichen. Alle entfernten sich, von stummer Angst gefesselt. Und die Häscher führten ihn weg. Hierauf ging der Bischof weiter dem Gebäude der Inquisition zu, und in tiefen Gedanken folgte der Dechant seinem Vorgesetzten. Nachdem das Volk sich wieder zerstreut hatte, sah man den Kanonikus Melchior mit seinem Vetter, dem Ritter Köstein, über den Platz wandeln. Sie erwarteten den jungen Flamand, den Advokaten, um den Mörder Denis aufzusuchen und seine Aussage aufzuschreiben. Der Kanonikus war sehr verstimmt und aufgeregt, denn es verdroß ihn, dass ein Prälat, den alle bis dahin nur gering geschätzt, ja gar verachtet hatten, plötzlich eine so drückende Tyrannei über sie alle ausübte. »Er kämpft für seinen Stand«, sagte Köstein. »Und wenn der Mann nicht so ausgemacht dumm wäre, so könnte man ihn gar für einen der allerlistigsten halten.« »Wie meint ihr das?« fragte Melchior. »Nun, ihr wisst«, antwortete der Ritter, »dass es von jeher schon Kämpfe zwischen den Geistlichen und den Weltlichen gab. Die Kirche will nun einmal einzig das Gefäß sein, in welchem Gott und Glaube schweben, und nur aus diesem soll den durstigen Seelen Lab gegeben werden. Außerhalb dieses Gefäßes ist das Heidentum, das Böse, der Satan. Schon immer haben Denker und Fürsten sich dem nicht fügen wollen. Denn auch der Fromme sieht, dass damit einem willkürlichen Aberglauben Raum gegeben wird und Papst und Kirche die Herrschaft der Welt nur damit an sich reißen wollen. Und so kämpfte man erbittert gegen diese Tyrannei. Heute nun will die geschmähte Kirche sich wieder ihre Macht erkämpfen. Darum ist auch zu erwarten, dass dieser dumme Aberglaube, der dadurch neu entsteht, wie Pest die Welt durchrasen wird. Ich muss nur lachen, wenn viele glauben, dass die Menschen vernünftiger und besser werden. Auch das scheint mir ein Aberglaube. Schreck und Angst wird sich verbreiten. Und damit ist die Macht der Geistlichkeit dann wieder auf eine Weile wohl gesichert.« Melchior stand still. »Woher kommt dir«, sagte er erstaunt, »bei deinem Leichtsinn und deinem Dünkel solche Weisheit? Doch ist das jetzige Geschäft uns etwas wichtiger. Lasst dazu unseren Geist nun sammeln.« Und tatsächlich kam Köstein von seinem verwundeten Feinde sehr verstimmt zurück. Er musste vernehmen, dass dieser jedem Verhöre sich weigere, jeder Untersuchung sich entziehe. Der Sachwalter des Gefangenen erklärte, dass Denis den Mord nicht leugne, sich aber auf den Erbprinzen des burgundischen Hauses berufe und nur ihm allein erklären wolle, weshalb er jene Tat getan. Zugleich könne er diesem so hochwichtige Geheimnisse entdecken, dass er seiner Gnade schon fast versichert sei. Als Melchior seinen Vetter so nachdenkend sah, sagte er: »Ich fürchte, du hast auf die Gnade des Herzogs zu viel gebaut und dich in die Komplotte mit Croix, Etampes und ihren Helfershelfern zu sehr verstrickt. Fühlst du dich nicht rein, so nutze die Zeit und mache dich über die Grenze.« »Welch eine treffliche Auskunft«, rief Köstein, »und meine Landgüter, meine Schätze, mein jährliches großes Gehalt, alles dahinten lassen, nur um einem nichtigen Gespenst zu entfliehen?« Sie trennten sich, und Köstein verschloss sich auf seinem Zimmer um seiner Lage nachzudenken. Die Stadt war in ein stumpfes Erstaunen, in Betäubung und Schreck versenkt, denn alles, was geschah, war so plötzlich und ohne Vorbereitung eingedrungen. Peter Carrieu schien der Einzige, der entschlossen war, diese eindringende, unerhörte Gewalt durch Gewalt zu vertreiben. Er erbot sich, die vielen Arbeiter seiner Fabriken zu bewaffnen und der Bürgerschaft zu Hilfe zu senden. Aber Jacques-Épée und die meisten Schöffen erschraken vor dieser Maßregel. »Gebt euch Geduld, Zornesmann«, sagte Jacques-Épée. »Erwartet erst die Boten von unserem Herzog zurück.« Und wieder ging man auseinander, ohne einen Beschluss gefasst zu haben. Der reiche Peter Carrieu wollte über diese Schwachheit verzweifeln. Als er nach Hause kam, waren die meisten seiner Arbeiter schon vor der Fabrik versammelt und Guntram, der Älteste, teilte unter ihnen Waffen aus. »Alle diese guten Gesellen sind frohen Mutes«, rief er, »und wollen eure Stadt verteidigen.« Carrieu befahl ihnen, die Waffen niederzulegen und wieder an ihre Arbeit zu gehen. Und zu Guntram sagte er, »Die Bürger würden nicht zu uns stehen. Die Schöffen sind unentschlossen und voll Angst. Der Adel zöge vielleicht gegen uns. Dann wären wir verloren.« »Wie ihr wollt, Herr«, sagte Guntram verdrießlich. »Aber ich gebe euch mein Wort, dass ihr es noch bereuen werdet, unsere Hilfe verschmäht zu haben.« Indessen nahm Köstein unvermutet von allen Freunden Abschied, um schnell zum Herzog zu reiten und Sorge dafür zu tragen, dass die Appellation des verwundeten Denis keinen Schaden bringen möge. Er war überzeugt, dass es nur weniger Worte bedürfe, um alles, was Wahres oder Unwahres gegen ihn vorgebracht werden könnte, niederzuschlagen. Friedrich war eben bei der tief betrübten Frau Katharina, um sie zu trösten, als sie durch einen Boten, den sie nicht kannte, folgendes Blatt erhielt. Die Schrift war verstellt, der Schreiber nicht zu erraten. »Entflieht! Noch heute, womöglich noch in dieser Stunde! Zaudert nicht! Wählt das Land, das ihr am ersten erreichen könnt! Nehmt Juwelen und Geld mit, so viel ihr könnt! Morgen ist alles zu spät!« Sie sahen sich an. Auch Friedrich war erblasst. »Ich fliehe«, sagte sie, »denn ich errate, von wem dieses Blatt kommt. Es ist eine Tat der Reue. Die Sache, scheint es, wird ernster, als selbst unsere böseste Furcht noch ahnt.« »Kann ich euch nützen, arme Freundin?« fragte Friedrich. »Nein«, sagte sie. »In einer Stunde gehe ich mit meinem Reisewagen fort und werde versuchen, Frankreich zu erreichen.« Und mit einer verzweifelten Umarmung nahm Friedrich Abschied von der schönen Frau. In seltsamer Entschlossenheit eilte er darauf zur Residenz des Bischofs und bat um eine Unterredung mit demselben. »Ehrwürdiger Herr«, begann Friedrich sogleich voll Feuer, bevor noch der Bischof sein Verwundern zeigen konnte, »ihr habt ein Werk begonnen, welches nur falscher Eifer und eine Sucht, leere Fantasien für Wahrheit zu nehmen, hat hervorbringen können. Ich flehe euch an, kehrt um, denn euren Ruf, euer Verhältnis zu Klerisei und Papst setzt ihr damit aufs Spiel.« Mit grellem Lachen und mit kaltem Hohn im Auge stand der Bischof auf. Doch unbeirrt drängte Friedrich weiter. »Wie könnt ihr einen würdigen Mann wie unseren Schöffen Taquet der Zauberkunst anklagen? Es ist unerhört, dass man auf die Aussagen von Verrückten Unbescholtene einkerkert und ihr Leben in Gefahr setzt.« Mit zornerfüllter Miene rief jetzt der Bischof nach seinen Häschern. »Nehmt diesen Wahnsinnigen fest«, schrie er, »und auf die Folter mit dem verstockten Sünder! Mit der Hexe Denizelle hat er einen Hexensabbat gefeiert.« Und ehe noch Friedrich zur Besinnung kam, schleppten die Häscher ihn zum Kerker. Auf der Straße begegnete ihm ein Zug, vom Geschrei des Pöbels und lautem Lachen und Jubel begleitet. Als er näher kam, sah er, dass es Frau Katharina war, die man ebenfalls zum Kerker brachte. »Wir sehen uns früher wieder, als wir dachten«, sagte sie mit mildem Ausdruck, indessen Friedrich, von blinder Wut betäubt, nicht fähig war zu sprechen. Als Labitte erfahren hatte, dass Friedrich und Katharina gefangen seien, war er in Furcht, dass man auch ihn anklagen würde. Und so geschah es auch, als er eben angstvoll im Hause des Jacques-Épée saß. Er war ganz ohne Fassung. Er rief, als er über die Straße geführt wurde, den Küster Wundrich sich zu Hilfe, der aber mit trostlosem Kopfschütteln sich von ihm entfernte. Endlich kamen nach einigen Tagen die Boten vom Herzog zurück. Sie verkündeten, dass der Erfolg ihrer Sendung über Erwarten glücklich sei. Alle reichen Bürger und Schöffen sowie Ritter Beaufort eilten nach dem großen Gasthause des reichen José, der als Sprecher der Bürgerschaft sich dem Herzog vorgestellt hatte. Er erzählte, wie freundlich er von dem alten Fürsten sei aufgenommen worden und wie gern man alle Umstände sich habe vortragen lassen. Wie sehr der Fürst die Anmaßungen des Bischofs verurteilt habe und dass er nach einem Tag des Nachdenkens beschlossen habe, den Grafen von Étampes mit unbeschränkter Vollmacht nach Arras zu senden, um in seinem Namen zu handeln. »Das gibt uns Trost und Kraft«, rief der alte Beaufort höchst erfreut aus. »Étampes wird diesem Bischof, der hier den Tyrannen spielen will, zeigen, dass er unsere Rechte nicht so plump verletzen kann.« »Er muss ein starkes Beispiel geben«, rief Carieux aus, »damit es keiner wieder wagt, jemals einen solchen Unsinn aufzurühren.« Alle waren froh und drückten sich freudig die Hände. Nur Jacques Epée erwiderte, »Ich fürchte, unsere Sache ist eher jetzt verloren. Zu Étampes sollten wir kein Vertrauen fassen. Diese Edelleute kennen kein Vaterland. Sie lieben nur sich. Immer verschwendend, scheinbar großmütig, doch nur schamlos ihre Vorrechte benutzend, sind sie es, welche die Kräfte unseres Herzogtums eigennützig wegsaugen. Denkt an mich, wenn dieser gemütlose Graf uns erst völlig unglücklich gemacht hat.« »Wer würde ihm denn darin beistehen?« sagte Beaufort. »Ihr sprecht, Freund Jacques Epée«, fiel José ein, »als wenn die großen Herren gar kein Gewissen hätten.« »Sie haben ihr eigenes«, sagte Jacques Epée. »Es hat das Wesen des Chamäleons. Ihr Gewissen ist, ihren Stamm groß und reich zu machen, ihre Ehre aufrecht zu halten und sich dabei vor keiner Niederträchtigkeit zu fürchten.« Alle waren nun verstummt und nachdenklich geworden. Ein junger Verwandter des Gastwirts trat jetzt herein und sagte, »Denkt euch, meine Herren, im Gefängnis hat sich Labitte die Zunge abgeschnitten. Kein Wort kann er mehr sprechen.« Alle waren tief betrübt. Jacques Epée nur gewaltsam seine Tränen zurückhaltend sagte, »Der gute Alte, in seiner Todesangst hat er sich die Sprache geraubt, um nur schriftlich antworten zu können. Das wird ihn wenigstens vor der Folter bewahren.« Und erschüttert nahm er von den Bürgern Abschied. »Vielleicht habt ihr ja recht und alles fügt sich doch zum Guten«, sagte er und verließ die Freunde. Als er in sein Haus trat, schüttelte er bedenklich den Kopf, warf sich dann gewaltsam in eine heitere Laune und erzählte bei Tische fröhliche Dinge, um seine Tochter, die schöne Sophie, zu zerstreuen und ihr zu sagen, dass er beabsichtige, sie für längere Zeit zu ihrer Muhme nach Paris zu schicken. Er küsste sie gerührt, und das erstaunte Mädchen sagte, »Wie ihr es befehlt, mein Vater, obgleich ich auf diese Reise gar nicht vorbereitet bin. Wann reise ich?« »Jetzt gleich«, sagte Jacques Epée, »ich habe den Wagen schon einrichten lassen. Sichere Leute und Diener werden dich begleiten.« »Mein Vater«, sagte Sophie bestürzt, »gleich jetzt? Wie ist das möglich?« »Ich folge dir bald nach«, sagte der Vater, »sobald ich nur meine notwendigsten Geschäfte geordnet habe.« Sie stiegen die Treppe hinab, und das Kind, verwundert, den Reisewagen mit so vielen Sachen bepackt zu sehen, erfuhr, dass neben Kleidern und Wäsche auch ihre gesamte Mitgift und eine große Summe in Gold und Silber aufgeladen waren. »Alles dies«, sagte der Vater, »gibst du in Paris in die treuen Hände deines Oheims.« »Lieber Vater«, sagte sie zitternd, »alles ist so rätselhaft. Wollt ihr das Haus verkaufen? Wollt ihr euren Handel in Paris fortsetzen?« »Kann sein«, antwortete der Vater, »kann auch nicht sein.« Weinend fiel sie ihm um den Hals, und man fuhr ab. Beruhigt wollte Jacques Epée in sein Haus zurückkehren, als ihn ein sonderbarer Anblick noch auf der Straße festhielt. Es ritten bewaffnete Wächter daher, die den jungen Köstein in ihrer Mitte führten. Jacques Epée sah, dass er als Gefangener zurückkam und die Gunst seines Herzogs ihn also nicht hatte schützen können. Er näherte sich dem Gefangenen, der sein Pferd anhielt, und sagte, »Freund, ihr kommt schneller wieder, als wir denken konnten. Was ist euch begegnet?« Meine Feinde, sagte Köstein, haben für den Augenblick den Sieg davongetragen. Aber bald wird meine Ehre wieder glänzen. Mein großer Beschützer, der Graf Etampes, ist unterwegs und wird mir Rechtfertigung verschaffen. Ich wünsche euch das beste Glück, sagte Jacques-Épée, indem Köstein weiterritt. Und an den letzten der Wächter stellte er die Frage, warum der Ritter so behandelt werde. Auf Veranlassung des kranken Denis, antwortete dieser, ist Prinz Karl selbst als Kläger gegen den Ritter aufgetreten und beschuldigt ihn des Hochverrats. O weh, sagte Jacques-Épée für sich, du armer Köstein. Wer wird sich nun noch deiner annehmen wollen? Er ging zum Kanonikus Melchior, um ihm diese Nachricht mitzuteilen. So bricht denn Elend von allen Seiten herein, sagte dieser, und ich muss fürchten, dass meine Verwandtschaft mit Köstein mich auch in die unglückselige Sache verwickelt. Nach einigen Tagen ritt der Graf von Etampes mit seinem Zuge feierlich in Arras ein. Er war ein ansehnlicher Mann in seinen besten Jahren und gewann durch seine Freundlichkeit und seinen edlen Anstand sogleich das Vertrauen aller, die mit ihm sprachen. Er hörte die Beschwerden, die ihm vorgetragen wurden, mit Teilnahme an und sagte endlich: »Ich gebe euch mein fürstliches Wort, dass ich die Geistlichkeit nichts soll anmaßen dürfen, was ihr nicht zusteht.« Alle beurlaubten sich darauf in der hoffnungsvollsten Laune. Auf die Bitte des jungen Köstein hatte sich Melchior indessen zum Grafen begeben, den er beim Schachspiel fand. Er sagte ihm in aller Demut, dass der bedrängte Köstein von allen verlassen seinen Schutz und sein Wohlwollen anriefe. Und er ließ von den Diensten, die Köstein dem hohen Grafen beim Herzog geleistet, auf kluge und bescheidene Weise einiges einfließen. Etampes aber sagte kalt: »Lieber geistlicher Herr, in dieser Sache kann ich durchaus gar nichts tun. Zu ganz anderen Untersuchungen bin ich, wie ihr selbst wohl wisst, hierher gesendet. Es handelt sich zudem um die Beschuldigung des Hochverrats. Eine so hochwichtige Anklage kann man nicht mit Protektion zum Schweigen bringen. Ihm wird ein unparteiisches Gericht werden, dessen kann er versichert sein.« Melchior entfernte sich und der Graf setzte sich zum Spiel wieder nieder. Ohne Trost kam er zu seinem bekümmerten Vetter zurück. Dieser warf sich verzweifelt in den Sessel und weinte laut. »So sind Sie«, sagte er dann. »Wie oft hat Etampes mich gebraucht? Er wusste, dass der Herzog mehr auf mich hörte, wenn es etwas durchzutreiben galt. Nun zittern Sie alle vor Prinz Karl und wünschen, dass er unterginge. Hätte ich mich doch nie zu diesen seinen Feinden gesellt. Allen habe ich geholfen und keiner dankt es mir. Komme ich nur aus dieser Lage, so sollen sie sehen, wen sie an mir verloren haben.« Melchior verließ den Jüngling, tief betrübt. Mit einigen seiner Edelleute begab sich der Graf Etampes am nächsten Morgen in die Wohnung des Bischofs. Dieser war von Priestern umgeben, unter denen sich der Dechant und der Kanonikus Melchior befanden. Der Graf setzte sich dem Sitze des Bischofs gegenüber und erklärte ihm die Absicht, mit welcher der Regent des Landes ihn nach Arras gesendet habe. »Der angesehenste Teil des Bürgerstandes«, sagte er, »fühle sich in der Verhaftung seines Schöffen gekränkt, und man könne nicht zulassen, dass das Gericht der Klerisei sich in die Gerichtsbarkeit des Magistrats und der Schöffen dränge.« Der Bischof antwortete: »Von dem allen, geehrter Fürst, ist von unserer Seite nichts geschehen. Die Herren des Adelstandes und des Bürgerwesens kennen nur zu wenig, wie weit die geistlichen Rechte sich erstrecken, und haben die sehr ausgedehnte Gerichtsbarkeit der Inquisition vergessen, weil seit langem kein Verbrechen mehr sich zutrug, welches diese zu richten hatte. Dass ich selbst aus eigener Vollmacht den Schöffen Taquet verhaftete, getraue ich mir vor jedem Gerichte zu verantworten, denn mehr als ein Zeuge seines Verbrechens ist gegen ihn aufgetreten. Ich kann es aber als Präsident des Gerichtes der Inquisition, als stellvertretender Bischof und geistliches Oberhaupt dieser Stadt niemals zugeben, dass sich weltliche Richter die Rechte der Kirche anmaßen. Und so kann eure Sendung auch unmöglich gemeint sein, denn es ist weltbekannt, wie sehr unser gnädigster Herzog die Kirche ehrt. Seine edle Absicht ist gewiss, durch Sie, verehrter Fürst, Pöbel wie Bürger, Adel wie Geistlichkeit, durch Autorität dahin zu vermögen, dass alles auf dem Wege des Rechtes und der Sitte geschehen kann. »Ihr habt die Absichten unseres gnädigsten Landesherrn ganz richtig ausgedeutet«, antwortete der Graf. »Nehmt also gütig«, erwiderte der Bischof, »Einsicht in diese Akten, die alle Anklagen und Beweise enthalten. Der Herzog hat uns ja auch Doktoren der Rechte gesendet, und bis jetzt sind diese alle mit meinem Verfahren einverstanden.« Der Graf blätterte in den Akten, gab sie den Rittern, die mit ihm gekommen waren, zur Ansicht und sagte dann, »Geehrter Herr, die Sache scheint für sich zu sprechen. Warum haben die hiesigen Einwohner ein solches Aufhebens von diesen Geschichten gemacht? Zwei liederliche Dirnen, eine alte Bettlerin, drei jammervolle Weiber vom Lande und eine Frau von zweideutigem Ruf nebst einem blödsinnigen Dichter sind hauptsächlichst angeklagt. Und deren Schuld scheint doch erwiesen. Das Verbrechen des Taquet und des jungen Beaufort ist zwar noch dunkel, doch steht es so, so mögen sie verurteilt oder freigesprochen werden.« »Damit erkennen Sie genau den Punkt, mein gnädigster Herr«, rief der Bischof neu belebt, »welcher der wichtigste ist. Denn nicht nur der Pöbel ist verseucht von dem gefährlichen Höllenbund. Nein, auch hohe Bürger und Adlige, selbst Priester, haben sich verführen lassen. Man strebt sogar dahin, auch Fürsten, Könige gar für diesen Gräuelbund zu gewinnen. Ich frage, ob dies nicht schon gelungen ist, wenn ich sehe, wie Einzelne sich gegen Papst und Kirche betragen. Eure Gesinnung aber, gnädigster, offenbart, dass ihr behilflich sein wollt, diese Reichen und Mächtigen aufzuspüren und ihrer Strafe zu überliefern.« Der Graf neigte beifällig sein Haupt, betrachtete die Akten noch einmal, stand dann auf und verließ den Bischof voller Ehrerbietung. Sehr zufrieden verabschiedete darauf der Prälat seine Geistlichen und sendete nach den Doktoren, um sich mit diesen zu beraten. In der Stadt hatte sich die Stimmung auffallend verändert. Der Pöbel tobte jetzt in Schadenfreude, dass die Ereignisse nun auch die Reichen und die Angesehenen bedrohten. Mönche und unwissende Geistliche predigten in den Gassen von der Wahrhaftigkeit dieser Gräuel, wodurch auch immer mehr schwache Gemüter des Bürgerstandes überzeugt wurden. Als der Küster Wundrich einen solchen Haufen von Betörten belehren wollte, war er in Gefahr, misshandelt zu werden, und einige wollten ihn schon mit Gewalt zur Inquisition schleppen. Aufgeheizte Weiber und Männer, Tagelöhner und Hausbediente sahen jedem Vornehmen mit Frechheit ins Gesicht, als wenn auch sie Zauberer schon an den Augen erkennen könnten. Keiner wagte mehr, unbefangen seinen Geschäften nachzugehen, Freunde zu besuchen oder gar beim Gastwirt José ein heiteres Gelag zu feiern. In dieser Stimmung schlossen sich sehr viele Bürger, selbst Adlige, der Prozession an, welche der Bischof angeordnet hatte, um den Himmel um Gnade für die Stadt anzuflehen, die so tief in Sünde versunken war. Singend und betend ging der Zug mit dem Bischof an der Spitze durch die Gassen. Ein Wagen, schwer bepackt, stand vor dem Haus des Jacques-Épée, und der stattliche Bürger stand in Reisekleidern, das Fuhrwerk zu besteigen. Da er die singende Prozession die Straße herunterkommen sah, stellte er sich anständig hin und nahm den Hut ab, um der Zeremonie seine Ehrfurcht zu beweisen. Jetzt stand der Bischof dicht an ihm, und der Gesang verstummte. »Was macht ihr hier, Freund Jacques-Épée?« fragte der Bischof. »Ich wollte soeben eine Reise in Geschäften machen«, antwortete der Bürger. »Mein Handel ruft mich nach Antwerpen.« »So«, sagte der Bischof. »Fein ausgedacht.« Er sah den Bürger lange und durchdringend an. Jacques-Épée setzte endlich den Hut auf sein Haupt und sagte, »Nun ist es genug, guter Herr. Meine Geschäfte warten auf mich. Wenn ich zurückkomme, so lasst mich nur rufen, und ich will euch dann mein Gesicht, so lang ihr wollt, zum Beobachten hinhalten.« »Es wird mir wohl jetzt noch bleiben«, rief der Bischof mit heiserer Stimme, »denn ich erkläre euch, dass ihr mein Gefangener seid. Ihr seid ein alter Freund des Zauberers Labit, der Hexe Denizelle sowie des jungen Beaufort. Mein Auge hat in eurem eure Sünde erkannt.« »Gevattersmann«, rief Jacques-Épée im Zorn, Wenn ihr von Natur so dummhäuptig seid, so können wir ebenso gut den Wetterhahn droben auf dem Rathause zum Bischof haben. Lasst mich fahren!« Gelassen winkte der Bischof seinen Häschern. »Lasst mich«, rief Jacques Epée, »sind wir hier unter Räubern und Mördern? Ihr wackern Bürgersleut, hat denn keiner mehr ein Gemüt für die Freiheit, um sich dieser Tyrannei zu widersetzen?« Doch da er bemerkte, wie hier und dort einer von seinen Bekannten, die er für wackere Männer gehalten hatte, sich fortschlich, andere die Augen scheu zur Erde niederschlugen, so sagte er im Verdruss, »Ich werde freiwillig euch nach dem Gefängnisse folgen.« Als das geistliche Gericht erneut versammelt war, wurde nach der Anzeige der alten Gertrud auch der reiche Gastwirt José eingezogen und ebenso noch andere angesehene Bürger. Als Peter Carrieux inne ward, wohin die Sache sich jetzt wendete, sagte er, »Jacques Epée war doch der Klügste von uns allen. Er hatte alles genau vorhergesehen.« »Und ihr wollt noch immer nicht meinem Rat folgen«, rief der riesengroße Guntram. »Lasst uns Arbeiter zu den Waffen greifen, denn wir sind wahrlich jetzt auf unsere Fäuste angewiesen. Es gibt keine Gerechtigkeit mehr im Land.« Doch indem sie noch sprachen, kamen die Häscher des geistlichen Gerichts und Carrieux wurde zur Inquisition gezerrt. Labitte habe ihn als Mitgenossen bekannt. Als der Herr des Hauses fortgegangen war, versammelte der zornige Guntram alle Arbeiter, Diener und Handlanger, und mit Waffen und Geschrei stürmten sie vor den Palast des Bischofs. Doch kein Bürger erhob sich. In der Nähe des Getümmels verschloss man die Läden, und das Haus des Bischofs und die Inquisition waren fest verrammelt. Die Gesellen tobten und zerschlugen, was sie nur erreichen konnten. Da aber bewaffnete Reiter, welche der Graf Etampes geschickt hatte, eingriffen, wurden sie alle brutal niedergemetzelt oder verhaftet. Einzig dem langen Guntram gelang die Flucht. Der alte Beaufort saß trostlos in seinem Zimmer. Er hatte das Vertrauen zum Grafen Etampes verloren. Seit dessen Anwesenheit hatten die Verhaftungen erschreckend zugenommen. In seinem Kummer überraschte ihn der Ritter Konrad, einer der Vertrauten des Grafen. »Werter Herr«, sagte dieser, »eure Bürgerschaft handelt nicht klug daran, in offener Empörung gegen das Gesetz zu wüten.« »Nicht die Bürgerschaft war es, die sich empörte«, erwiderte Beaufort, »sondern nur eine Rotte von Arbeitern, die nach der Einziehung des Carrieux um ihren Unterhalt besorgt ist.« »Erlaubt, Herr Ritter«, erwiderte Konrad, »es waren Bürger, die uns bekämpften. Ich bin selbst zugegen gewesen. Soll da unser Graf nicht die Geduld verlieren, wenn er sehen muss, dass dieselben Bürger, welche er beschützt, sich ihm so mörderisch widersetzen?« »Doch Streites wegen«, fuhr er mit großer Kälte fort, »bin ich von meinem Grafen nicht hierher gesandt. Ich habe euch kundzutun, dass ihr auf wichtige und unabweisliche Anzeigen verhaftet seid und dass ihr euch mit mir, damit kein Aufsehen erregt werde, sogleich zum Bischof hinbegeben sollt.« »Man wagt es«, rief Beaufort im größten Erstaunen aus, »an den Adel Hand zu legen?« »Nun gut, so finde ich wenigstens Gelegenheit, diesem böswilligen Prälaten alles zu sagen, was ich von ihm denke.« Und er verließ mit Konrad das Haus. Auch die Sache des jungen Ritter Köstein, die sehr geheim gehalten wurde, hatte indessen eine schlimme Wendung genommen. In einem heimlichen Prozess entledigte die Obrigkeit sich nämlich beider, des Klägers und des Angeklagten. Durch Intrigenspiel, Verschleierung und größte List war es gelungen, beide des Todes schuldig zu befinden. Köstein als Giftmischer, welcher den Prinzen habe hinrichten wollen, und Denis als Mörder und Mitwisser des Plans. Alles war jetzt in der Stadt in der größten Verzweiflung. Selbst Fremde vermieden durchzureisen, aus Furcht, auch zu den Hexenmeistern gezählt zu werden. In Frankreich spottete man über die Zustände an Philipps Hof und über den augenscheinlichen Wahnsinn dieses Bischofs. Und man enthielt sich nicht, laut auszusagen, Philipp akzeptiere all dies nur, um sich der Güter der Verurteilten zu bemächtigen. Beim großen Inquisitionsprozess, der jetzt begann, waren selbst die Richter befangen und eingeschüchtert. Als Advokat des Bischofs hatte sich vorzüglich der junge Flamand tätig gezeigt. Er hatte endlich fast alle so weit gebracht, ihre Verbrechen einzugestehen. Nur Carieux und Beaufort waren stark geblieben. Der alte Ritter war erstaunt, an einem Morgen den Dechanten in sein Gefängnis kommen zu sehen. »Ich will euch retten, guter Freund«, sagte dieser, »doch ist es nur möglich, wenn ihr alles eingesteht.« »Elender«, rief Beaufort, »also auch an mir wollt ihr die Kunst versuchen, die der klägliche Flamand so gut beherrscht, wo doch mein Sohn, so hörte ich, auch schon alles eingestanden hat.« »Ich flehe euch an, vertraut mir«, sagte der Dechant, »nur durch ein Geständnis rettet ihr euch und euren jungen Sohn, wenn auch mit dem Verlust eurer gesamten Habe. Der Graf, der euren Untergang nicht will, tritt dann zu eurem Besten auf.« »Wie«, sagte der Ritter in tiefem Sinnen, »ich glaubte bisher, der Bischof könne nie im Ernst daran denken, auch nur das Ärmste dieser Weiber hinzurichten. Und ihr denkt, er könnte selbst mich verderben wollen? Und der Graf, der Herzog, könnten dem zustimmen?« »O alter Freund«, sagte der Dechant, »lernt ihr denn jetzt so spät erst die Menschen kennen? Der Graf, statt euch und die Bürger zu schützen, hat mit Klugheit gleich die Miene angenommen, als wenn er an den Inhalt der Klagen glaube. Seit seiner Anwesenheit erst werden die Wohlhabenden der Stadt dem geistlichen Gerichte angegeben. Sind diese nämlich überführt, so fallen alle ihre Güter dem Herzog anheim, und wie ich glaube, ist vieles schon dem Grafen zugesichert. Verharrt ihr nun und leugnet fest, so ist der Bischof gezwungen, euch hinzurichten. Gesteht ihr alles, so kann er euch wie ein verirrtes Lamm behandeln und erlässt euch mit christlicher Gnade den Scheiterhaufen. Und da der Graf, so habsüchtig er auch sein mag, nicht blutdürstig ist, so bittet dann auch er für euch, und ihr seid gerettet.« Beaufort war sehr nachdenkend geworden. »O Welt«, sagte er endlich, »unter diesen Umständen fällt also diese ganze Hexengeschichte wie eine plötzliche große Erbschaft vor die Füße des Grafen nieder. Dechant, wenn ihr mir auf euer Gewissen versichert, dass, wenn ich bekenne, mein Sohn mit mir gerettet ist, so will ich mich fügen und zu allem Ja sagen.« »Ich glaube, es versichern zu können«, sagte der Dechant. Er umarmte den Ritter und ging beruhigt zu seinem Bischof zurück. Um diese Zeit starb der alte König von Frankreich, Karl der Siebte. Sein Sohn Ludwig der Elfte kehrte von Burgund nach Frankreich zurück, um in Reims gekrönt zu werden. Die Bewegung, welche diese Vorfälle in Burgund verursachten, benutzte der Küster Wundrich, um verkleidet zu entfliehen. Er begab sich nach Reims, wo er, von Freunden unterstützt, wieder eine Anstellung als Geistlicher erhielt. Von dort schrieb er nach Paris an die junge Tochter des Jacques-Épée folgenden Brief: »Erfahrt vor allen Dingen, dass euer teurer Vater dem entsetzlichen Schicksale, welches ihn bedrohte, entronnen ist. Verarmt ist er zwar, aber sein Leben ist gerettet.« Es war ein furchtbarer Tag, als vor dem Tore die Hinrichtungen vorfielen, die unsere Stadt und ihre Geistlichkeit mit Schande bedecken. Alle, bis auf den starken Carieux, hatten ihre Verbrechen eingestanden. Trotzdem wurde auch dieser gemeinsam mit Labitte, Frau Denizelle, Armgard, Elsbeth und der dritten Bäuerin sowie den zwei Dirnen zum Scheiterhaufen gebracht. Und in kurzer Zeit waren sie nicht mehr. Nur wenige Bürger waren dem Zuge gefolgt. Alles war still und traurig. Auf einer hohen Bühne dem Scheiterhaufen gegenüber wurden die Männer ausgestellt, die ihre groben Irrtümer einsehend begnadigt wurden, nämlich der Ritter Beaufort und sein Sohn Friedrich, Jacques-Épée, euer Vater, und die Schöffen Taquet und José. Der Bischof stand oben, ermahnte sie und berührte sie nach der Reihe mit einer Rute als Zeichen der geistlichen Strafe. Dann wurden sie in das Gefängnis zurückgeführt, wo sie noch einige Zeit bleiben werden. Das Vermögen aller, die Güter und Häuser, ging an den Herzog, an den Grafen Etampes und an verschiedene Klöster. Es scheint, alle haben gewonnen. Was den Dechant betrifft, so war sein Leben nach diesem Prozess gebrochen. Er zog sich Krankheit vorschützend von allem zurück und ist vor kurzem, vielleicht gar aus Gram, verschieden. Reitet Etampes jetzt durch die Straßen, so wenden die Bürger die Augen von ihm ab. Da dieses Unheil hat geschehen können, so spreche keiner davon, dass wir besser und klüger geworden sind als unsere Vorfahren. Auch mich wollte der Bischof greifen lassen, doch konnte ich hierher entfliehen, wo alle Welt und auch die Geistlichkeit nur mit Abscheu von jenem unsinnigen Prozess in Arras spricht. Der Himmel behüte euch. Und doch war dieser unsinnige Hexenprozess nur der erste große in Europa, nach dessen Form noch bis in das Jahr 1700 Hunderte und Aberhunderte Unschuldige und Wahnsinnige dem Feuer geopfert wurden.